kalt dein Blick. So stehst du an irgendeiner Straßenecke. Das Schlimmste ist vorbei. Doch du hörst noch die Gekeife, Nazi-Verrecke. 20 Mann gegen einen. Doch du bist nicht weggelaufen. Die Menschen drumherum lachten nur laut und amüsierten sich über deinen Elendshaufen. Den Hass, den Schuldigen zu finden, ist immer ganz einfach. Macht es euch eigentlich Spaß? Wir sind hart und unbequem, das wissen wir genau. Doch in unserer Brust steckt auch ein Herz, auch für alle Wachmann und Sau. Und nimm nicht alles hin, das Unrecht wird besiegen. Sind die Zeiten auch noch so hart, der Anfang an so unternehmen. Haltet durch, lasst euch wegbeuten, von ihren Lügen und ihren Zorn. Geht einen Weg, wie du es bist, denn ein Sieger bist du entsteht, doch sie waren es nicht mehr. In 15 Jahren konnte man auch weg und erscheinen, was richtig und was verkehrt. Langsam läppert sich die Zeit, ohne dass man es merkt. Es war alles wunderschön. Ein Schuh auf alles, was uns heiligen. Wir werden den Weg weitergehen. Steh auf und nimm nicht alles hin, das hat recht mit mir sehen. Sind die Zeiten auch noch so hart, der Anfang an sollte nicht. Haltet durch, lasst nicht wegbeugen, in den Lügen und ihren Zorn. Geht einen Weg, wie du eben bist, denn ein Sieger bist du. Auf unserer Seite ist, lassen wir uns niemals besiegen.